Unamor nicht. Unamor nicht. Bring mein ganzes Leben an. Schreib euch mal, wie's begann. Es war warm, ein rötlicher Schimmer. Warmem Licht. Er leuchtete durch die Bauchdecke meiner Mutter und ich schwamm im warmen Wasser schwerelos. Auf einmal kam ein Licht, das rosa wurde zum Rot. Ich fasste es nicht. Das Wasser nahm an mir weg und zog mich an den Bein mit großer Wucht. Man hielt mich in ein grelles Licht und schlug mir auf den Po. Unharmonisch, unharmonisch. Stelle mir einen Teil von mir ab, von dem ich die Nahrung empfange. Ich sah komische Maskengesichter, dann legte man mich zu meiner Mom. Irgendwann lag ich dann in irgendeinem Bett. Irgendwelche komischen Sachen an den Wänden, wo ich nie gedacht hätte, dass es so ein Dreck gibt. Während ich so da lag, kam ein Gesicht am anderen und grinste mich an. Warum? Sie sprachen so komisch, so tu tu tu, tu tu tu. Es war einfach unharmonisch, also sowas von unharmonisch. Es war einfach nur unharmonisch. Unharmonisch. Ich fing an zu laufen, fiel tausendmal hin. Ich konnte mir noch nicht mal was kaufen. Babybrei steckte in meinen Backen drin, jeden Tag. Da sagst du was. Schneller zu laufen. Ich versuchte schneller zu essen. Ich versuchte zu kommunizieren. Und endlich damit aufhören. Unharmonisch. Sehr, sehr, sehr. Unharmonisch. Kaum war die Zeit vorbei, da gab man mir eine große Tüte. Und wie damals im Bauch, schickte man mich aus meinem Heim. Ich kam in ein kahles Zimmer mit ganz vielen anderen. Wir hatten auch eine Tüte. Da war über den Zelt mit drin. Warum? Das war einfach nur. Unharmonisch. Zum Kotzen. Durch Schläger, durch Freunde, durch Kindergärten und Kitas, Kinder. Ich verstand mich nicht mit Lehre, ich verstand mich nicht mit der Welt. Ich wurde immer größer, hatte alle Pickel auf der Welt. Die Mädchen haben mich ausgelacht, die Jungs haben mich verprügelt. Und als ich aus der Schule kam, erzähl doch mal, wie war's denn, sag doch. Unharmonisch. Unharmonisch. Völlig unharmonisch. So was von. Zum Glück schmiss man mich dann auch da raus. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Junge, mach doch dies oder das. Ich fand es alles vergebens. Man drückte mich in eine Leere, im wahrsten Wort eine Leere, eine Leere für mich. Der Meister, die Leiter, der Besen, den ich jahrelang gekehrt habe, der Berufsschule, mit der Ärger, Noten, Druck, aus mir muss doch was werden. Es ist zu spät, es ist zu dunkel, hab ich geschafft. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was ganz Neues? Die Arbeitswelt. Ich fing an bei Biren und Jansen. Ich fing an bei Micha und Klaus. Aus. Völlig unharmonisch.